Verhalten gegenüber dem scheinbaren Feind. Eine Morgenandacht von Sabine Lichtenfels. Es gibt keine Feinde, nur potenzielle Freunde. Du kannst sicher sein, dass ehemalige Freunde unter denen sind, die dich heute bekämpfen. Du kannst sicher sein, dass ehemalige Feinde unter denen sind, die dich heute lieben. Du kannst sicher sein, dass du einmal bekämpft hast, was dich heute bekämpft. Es kann auch sein, dass du selbst einmal jemand gewesen bist, den du heute zu deinen Feinden zählen würdest. Du kannst sicher sein, dass auch deine Feinde deiner eigenen Entwicklung dienen, wenn du mit der Weltenseele verbunden bleibst. Dauerhaft gibt es nur den Weg der Aussöhnung, denn es gibt nur ein Sein. Erkenne den Feind in dir. Erkenne den Feind in deinen besten Freunden und lerne, ihn zu besiegen. Und du wirst deinen potenziellen Freund erkennen in deinen Feinden. Gib ihrem hassenden Blick keine Nahrung durch deine Angst. Wisse, dass auch aus ihrem Hass eine unerfüllte Liebessehnsucht nach Leben ruft. Aus Angst entsteht Enge. Aus Enge entsteht Gewalt. Es ist wichtig, dass du zunächst einmal still wirst. Ohne dass du wirklich still geworden bist in dir, gibt jede Reaktion nur weitere Nahrung. Gib ihrem Feuer des Hasses, der aus der vernichtenden Leidenschaft kommt, keine Nahrung durch deine zu frühe Wut. Du kennst die Ausweglosigkeit einer Wut, wo du wie eine Marionette an deinen Emotionen hängst, zur Genüge. Längst hast du deine Macht abgegeben. Der heilige Zorn hasst nicht. Er hängt nicht fest an der Kette der Reaktionen. Er kommt zu dir, wenn du still genug geworden bist. Begib dich nicht auf eine Ebene mit deinem scheinbaren Feind. Es ist die Ebene der Gegensätze. Gut gegen Böse, Aufgang gegen Untergang, Friede gegen Gewalt. Begib dich auf die Ebene, wo alle Gegensätze sich aufheben. Von hier aus begegne deinem scheinbaren Feind mit dem Humor und der Leichtigkeit und der Kraft, welche die Kraft der Wandlung in sich tragen. Nimm ihre Herausforderungen als deine Herausforderung an. Entziehe deinem Gegner die Projektionsfläche, indem du alles, was du auf ihn projizierst, zu dir zurückholst. Schaue dir das Schauspiel, mit welchen Augen er dich sieht, in aller Ruhe an, ohne zu erschrecken. Schau immer genauer hin, dann entdeckst du auch, an welchem Punkt du ihn entwaffnen kannst. Du weißt dann auch, was er in dir liebt, was er in dir sucht, was er in dir herausfordert. Erkenne, wie du selbst in deinen Gedanken und Worten noch die Gegensätze herausgefordert hast. Gegensätze sind nötig, um das Spiel des Lebens in seiner Spannung zu halten. Aber hinter allen Gegensätzen gibt es etwas, das die Gegensätze vereint. Etwas, das sie in eine Spannung und Distanz bringt, wo ihre Polarität dem Frieden dient. Wenn du Frieden verwirklichen willst, musst du die höhere Ebene kennenlernen, wo du selbst nicht identifiziert bist mit dem Gegensätzen. Handle von dort aus, wo sie sich auflösen zu einer neuen Synthese. Finde den Punkt, wo du dich nicht mehr auf deinen Gegner beziehst. Nutze seine Herausforderungen, um zu dir selbst zu kommen, indem du jetzt weißt, was du wirklich bist und liebst. Nachdem du dich in deinem Inneren mit ihm auseinandergesetzt hast, nachdem du seine Angriffe genutzt hast, wie ein Aikido-Kämpfer, um selbst daran zu wachsen, handle. Handle jetzt ganz so, wie du es für richtig hältst. Hole die Kraft ganz in dich zurück. Lasse keine Angst mehr in deinen Worten und Handlungen zu. Du wirst sehen, wie du durch diesen Vorgang gewachsen bist. Vielleicht bist du stiller geworden, behutsamer, aber auch wissender und umfassender. Mein schützender Geist wird jetzt mehr Welt in dir umfassen und verändern können. Manch ein feindliches Ohr hast du auf diesem Weg zu deinem Freund gemacht. Gehe nicht den Weg des Helden. Gehe nicht den Weg des Märtyrers. Aber gehe zielsicher und klar deinen Weg. Den Weg der Liebe, des heiligen Zorns und der Überwindung der Angst. Dieser Weg führt mit Gewissheit ans Ziel. Er trägt die Transformationskraft und Leuchtkraft in sich für viele. Gehe den Weg des blinden Meisters, der auch in der größten Dunkelheit dem Licht der Erkenntnis folgt. Wenn du bis auf den Grund deines Herzens kommst, dorthin, wo dein Herz zunächst still wird, so wirst du deine Gegner entwaffnen, weil du keine Angriffsfläche mehr bietest. Du wirst in jedem Gegner die Projektion deiner eigenen Seele wiedererkennen und auch wissen, was ihr eigentliches Suchen und Sehnen ist. Die beste Quelle zu dieser Verwirklichung ist dein Humor und deine unbeirrbare Lebensfreude. Im Namen der Heilung und der verändernden Kraft. Ya-Azim, gegrüßt sei das Göttliche in dir. Spruch der Kraft, hole die Kraft ganz zu dir zurück. Lasse keine Angst mehr in deinen Worten und Handlungen zu.